für immer hier sein. Doch es ging so schnell vorbei. Ich wollte immer hier sein. Ich möchte, dass es wäre, wie es wäre, was ich alles nicht habe und noch viel mehr. Eine Milliarde im Lotto und eine Platin-Kuh und Baby. All I need, all I want, all I've got. Champagner, bis es überschäumt. Alle sind meine Freunde, aber ich bin ein Filou. But baby, all I want, all I need, all I got is you. Zeit hat. Heute Morgen ist, dann schau ich in deine Augen. So blue. And I know. And I know. All I want, all I need, all I've got is you. old acquaintance be forgotten and never brought to mind. Should old acquaintance be forgotten and days of old lang syne. There's a hand, my trusty friend, a guy's hand on thine. We'll take a ride, guide Willie Wart, for the sake of old lang syne. Aber irgendwie klappt's nie. Irgendwie klappt's nie.